Guten Abend. Letzte Woche, da sind die ARD-Hörspieltage 2017 zu Ende gegangen und natürlich ist auch wieder ein Darstellerpreis vergeben worden. An Lars Rudolf ging er, einen profilierten Hörspielspieler, der auch in vielen WDR-Produktionen auftaucht. Im letzten Jahr haben diesen Darstellerpreis noch Birte Schnöing und Christian Löber bekommen. Ich habe es vorhin schon erwähnt in den WDR3-Resonanzen. Und zwar als Darsteller im heutigen Hörspiel Draußen unter freiem Himmel von Michaela Falkner. Darin schwere Stürme, die über Nordeuropa ziehen, die Temperaturen unerträglich heiß, Menschen drängen ins Landesinnere, ein Bürgerkrieg droht. Ida will unbedingt weg, nach draußen, aber Ivan lässt sie nicht hinaus. Eine emotionale Geschichte in einem dystopischen Umfeld. Bei der Ursendung vor 2 Jahren schien das weit weg. Und heute? Ida, wenn du so hinausgehst, kann ich nichts mehr für dich tun. Ich weiß. Bleib hier. Nein. Bleib hier. Nein. Dann setz wenigstens diese Kappe auf. Ich verstecke mein Gesicht nicht. Ida, nimm sie mit. Nein. Ida, nimm die Kappe mit, ich bitte dich. Nein. Ida. Ich will mein Gesicht zeigen. Wenn wir dich so sehen. Ivan. Ida, du bleibst da. Lass mich. Du tust mir weh. Du bleibst da. Ivan, lass mich los. Sie dürfen dein Gesicht nicht sehen. Lass mich los. Ich kann dich so nicht gehen lassen. Oh. Ah. Ida. Ah. Ida. Ida. Komm zurück. Hey. Draußen unter freiem Himmel. Manifest 49. Von Falkner. Mm-hmm. Schwere Stürme ziehen über Nordeuropa. Meteorologen warnen vor Orkanböen und Hochwasser an der Nordseeküste. Die Stürme werden in den nächsten Tagen noch weiter ins Innere des Kontinents ziehen. Das Unwetter bringt Regen und heftige Gewitter. Okay. Im Tagesverlauf liegen die Höchstwerte um 42 Grad. Nachts sinken die Temperaturen auf minus 5 Grad. Ja. Mhm. Ah, hier. Hier drüben. Ja, genau. Hier. Ja, dieses blaue Quadrat. Gib mir mal die blaue Kreide. Blau. Hier. Gibst du mir mal den Plan vom letzten Monat? Die 43. Straße ist weg. Ja. Und dieses Viertel hier, da sind jetzt alle Bäume gefällt und es wurde ein großer See ausgehoben. Hier? Ja, das müssen wir hier einzeichnen. Und hier drüben? Ah, korrigierst du mal entlang dieser Linie? Eineinhalb Kilometer weiter gibt es jetzt diese neue Straße. Parallel zu dieser Straße hier. Ja, sie verläuft parallel zum Stadion. Der Platz, etwa 50 Quadratmeter groß, hier. Schau mal, der Stadtplan von vor 3 Monaten. Da war sie noch da, die 43. Straße. Ja, und hier drüben, hier, etwa auf dieser Höhe, da gibt es jetzt einen Kreisverkehr und ein paar Meter weiter dann, also hier. Welche Hausnummer? Es gibt keine Hausnummern mehr. Seit letzter Woche gibt es keine Hausnummern mehr. Nein. Sie haben sie abmontiert und durch Suchscheinwerfer ersetzt. Und hier weiter östlich? Bist du da vorangekommen? Ich habe einen Fluss entdeckt. Schau. Der verläuft exakt entlang der Straße, die noch vor 2 Wochen an dieser Stelle war. Der ist neu. Vor 2 Wochen war der noch nicht da. Da war nur diese Straße. Über Nacht ist es anders geworden. Das kräftige Sturmtief Elis war bereits in der Nacht auf dem Satellitenbild deutlich auszumachen. Vom Seegebiet zwischen Island und Schottland kommend, zieht es derzeit in Richtung südliches Norwegen. Gegen Mittag nimmt der Wind weiter zu. Im Norden und Osten des Landes können Böen von 90 Stundenkilometern auftreten. An der Küste werden orkanartige Böen um 115 Stundenkilometer erwartet. Eine Sturmflutwarnung für die Küste wurde herausgegeben. Am Nachmittag wird das Wasser an der Küste etwa 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser auflaufen. Der Fährverkehr wurde eingestellt. Die Temperaturen steigen weiter stark an. Dass der Himmel heute orange ist, Menschen in der 32. Straße in riesige Baugruben geworfen werden, davor an Mikrofonen vorbeigetrieben noch ein Lied singen. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Kein Wort davon. Ivan, ich will wieder hinaus. Ich muss es sehen. Wollen wir die Welt gemeinsam rekonstruieren, dann muss ich auch hinaus. Du kannst nicht hinaus, das ist viel zu gefährlich für dich. Mann, warum schließt du mich ein? Ich schließe dich nicht ein. Ich schütze dich. Du kannst mich nicht schützen. Du warst nicht dabei. Du warst einfach weg. Ida, du schließt mich ein. Das ist alles, das ist kein Schutz. Lass mich hinaus. Lass mich hinaus. Lass mich hinaus. Ah! Bitte. Besonders schwer wütet das Unwetter bereits in Schottland und an der Südspitze Norwegens. Dänemark hat seine Seehäfen geschlossen. Komm, trink ein bisschen. Du musst was trinken. Ich habe keinen Durst. Es ist so heiß draußen. Dein Körper braucht dringend Flüssigkeit. Hey. Nein, ich will nicht. Ida, ich möchte einfach, dass du etwas trinkst, dass es dir wieder besser geht, dass wir weiterarbeiten an der Karte. Ich will hier raus, ich will hinaus. Ida, ich kann dich nicht hinausgehen lassen. Du sperrst mich ein. Ich will verhindern, dass dir was zustößt. Du sperrst mich hier ein, seit Wochen schon. Ida, du hast keine Ahnung, was draußen los ist. Eben. Den ganzen Tag nur Wetternachrichten. Ja, ich habe keine Ahnung, was draußen los ist. Ich will hinaus! Ich will hinaus! Ich will mich wieder zurechtfinden können. Teile der Welt finden, wie ich sie kannte. Ich suche die Teile für dich. Ivan, ich muss das selber machen. Und kann ich dir vertrauen? Was? Stundenlang. Du bist stundenlang weg. Kommst zurück. Bringst Fotos mit. Ich weiß nicht, was du da draußen machst. Ivan! Bitte, bitte, warum lässt du mich nicht einfach wieder hinaus? Weißt du noch das letzte Mal, als du draußen warst? Das tut mir weh. Erinnerst du dich? Lass meine Hand los. Erinnerst du dich? Ja, sicher erinnere ich mich. Es hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Die Leute haben mich angeschaut und? Das macht mir nichts aus. Ihnen macht es was aus. Genau. Dich ansehen zu müssen, macht ihnen was aus. Es macht sie verrückt, dich zu sehen. Du störst sie beim Vergessen. Und das ist gefährlich. Du warst lange weg. Wo warst du? Fotos machen, wie immer. Und? Die haben es so eilig, Ida. Die machen das in einem unglaublichen Tempo. Und die Menschen? Ich erkenne die wenigsten wieder. Sie haben schon so viele ausgetauscht. Komm, trink ein Glas mit mir. Nein, ich will nicht. Du musst aufpassen. Wirst immer schwächer, wenn du nicht trinkst. Es ist am Tag so heiß für dieses Spiel. Kein Spiel. Ich will einfach nur hinaus. Ja, sicher. Es kommt der Tag, da lässt du den Schlüssel irgendwo liegen. Ich finde ihn und schon bin ich weg. Irgendwann wirst doch du nachlässig. Irgendwann und dann. Dann trinken wir darauf. Geh nicht mehr hinaus. Bitte. Hör auf damit. Wir alle auf damit. Hör auf. Sag's laut! wirst nichts mehr wiederfinden. Sag es laut! Sag es mir ins Gesicht! In mein Gesicht! Schau mich an! Das ist mein Gesicht, Ivan! Dieses da! Das, was davon übrig ist! Und ich will, dass du mich anschaust, wenn du mit mir sprichst. Mir dabei in meine Augen schaust. Sie suchst. Am Nachmittag weht der Wind aus West-Nordwest, dort wo gestern Ost-Nordost war. Folgende Straßen wurden gesperrt. Die 21., die 27., die 32. und die 52. Straße. Es werden Temperaturen um 45 Grad erwartet. Der Himmel blau. Immer mehr solche Menschen drängen ins Landesinnere. Diese Menschen, Verzeihung, diese Gruppe, sie werden immer mehr. Es sind sehr viele. Ida, was machst du da? Was willst du mit der Waffe? Ich sehe sie mir an. Komm, gib sie mir. Komm, das ist keine Lösung. Lösung für was? Bitte, tu dir nichts an. Ivan, ich schieße mit dieser Waffe nicht auf mich. Ich sehe sie mir nur an. Komm, wir legen sie zurück in den Schrank. Ja, können wir machen. Komm, wir arbeiten weiter an der Karte. Können wir machen. Gut. Eingetragen hier über dem Fluss. Und hier die Allee. Die ist weg. Hier? Die? Ja. Seit wann? Weiß nicht, hast du den Plan von vor 2 Wochen? 3 Kilometer südlich davon ist jetzt ein Park. Nein. In dieser Straße war einer der letzten Kontrollpunkte, durch den man die Stadt verlassen konnte. Sie verriegeln die Stadt? Ja, es scheint so. Bauen alles um. Wir müssen uns beeilen. Hier. Nein, nein. Trink. Nein. Komm. Hey. Ivan, lass das! Ida. Aua! Ida. Komm. Was ist denn los mit dir? Hey. Entschuldige. Also, was hast du gefunden? Hier war doch immer die 31. Straße. Seit heute Morgen ist sie nicht mehr da. Ida, es tut mir leid. Komm, lass mich dich umarmen. Fass mich nicht an! Fass mich nie mehr an! Was hast du gefunden? Die Fotos zeigen auch hier einen kleinen Park. Klettergerüst. Ein Spielplatz. Da sind Bäume, die gestern noch nicht da standen, große Bäume. Die Häuser sind weg. Wo sind die Menschen, die da drin gewohnt haben, hin? Im Park spielen ein paar Kinder. Erwachsene. So, als wären sie immer schon da. Das sind aber nicht die, die da vorher gewohnt haben. Wo sind sie denn hin, die anderen? Wo sind die anderen? Und hier. Schau. Das gesamte Gelände rund um die 23. 24. Straße. Alles weg. Die Fotos zeigen jetzt ein riesiges Fußballstadion. Parkplätze. Ida, wie geht das in so kurzer Zeit? Wie kann das sein? Das hat doch höchstens 3 Tage gedauert. Wenn ich draußen bin, sehe ich immer nur die Bagger. Die sind überall, sonst nichts. Kein Baumaterial, keine Kräne, keine Bauarbeiter, nichts. Und niemanden interessiert das? Niemanden. Und die Fotos? Die lagen in der 21. Straße. Ein ganzer Stapel. Diese Straße war vorgestern noch gar nicht da, schau. Sogar mit Häusern, mit Menschen drinnen, Menschen draußen. Hey, das bin ja ich. So, als wären sie immer schon da. Das bin ja ich? Ja. Jemand hat Fotos von dir dazugelegt. Aber warum? Keine Ahnung. Hast du sie dir genau angesehen? Ja. Und? Was und? Du hast sie dir nicht genau angesehen, stimmt's? Warum sollte ich sie mir so genau ansehen? Ich weiß doch, wie du aussiehst. Komm. Ida, ich weiß es. Du siehst anders aus. Und? Komm, schau sie dir mit mir gemeinsam an. Bitte. Anders. Du siehst anders aus. Anders? Wie anders? Anders. Mensch! Sitzt du die ganze Zeit am Fenster? Der Himmel ist ganz grün heute. Nein. Komm, schau ihn dir an. Wahnsinn. Dieses Grün. Diese Farbe hatten wir noch nie. Erinnerst du dich letzte Woche? Da war dieses Gelb. Ja. Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht einmal, gibt es diesen Krieg oder nicht. Und wenn ja, gegen wen? Warum sie sich die Mühe machen, alles umzubauen? Warum diese riesigen Löcher, Krater, in die sie Menschen hineintreiben? Die Lieder? Warum dieser Aufwand? Sie tauschen die gesamte Bevölkerung aus. Nach einer kühlen Nacht, Frühtemperaturen um 32 Grad. Die Höchstwerte 48 Grad. Wir haben alles unter Kontrolle. Bewahren Sie Ruhe. Ida, wenn du so hinausgehst, kann ich nichts mehr für dich tun. Ich weiß. Bleib hier. Nein. Bleib hier. Nein. Dann setz wenigstens diese Kappe auf. Ich verstecke mein Gesicht nicht. Ida, nimm sie mit. Nein. Ida, nimm die Kappe mit, ich bitte dich. Nein. Ida. Ich will mein Gesicht zeigen. Wenn wir dich so sehen. Ivan. Ida, du bleibst da. Lass mich. Du tust mir weh. Du bleibst da. Ivan, lass mich los. Sie dürfen dein Gesicht nicht sehen. Lass mich los. Ich kann dich so nicht gehen lassen. Oh. Ah. Ida. Ah. Ida. Ida! Komm zurück! Hey! Seit ich weg bin? Ida, du hast mich angeschossen. Wie geht es deinem Bein? Ida, du hast mich angeschossen. Ich wollte das nicht, das wollte ich nicht. Lass mal sehen. Ah. Oh. Ivan, Ivan, du musst zum Arzt. Nein, das geht schon. Bringst du mir Wasser? Du? Fotos machen. In der 52. Straße. Dort, wo die 52. Straße früher mal war. Vielleicht. Die meisten Stadtteile sehen komplett anders aus. Hast du die riesigen Baugruben gesehen? Da liegen so viele Menschen drin. Hat dich jemand gesehen? Ja. Und? Wie haben sie reagiert? Wie immer. Und? Hat es dir was ausgemacht? Nein! Es ist mir egal. Komm, wir versorgen jetzt dein Bein. Jetzt kannst du nicht mehr weg hier. Es ist gut, Ivan. Das ist sehr, sehr gut. Ich habe den Himmel gesehen. Ich war den Himmel anschauen. Und? Wie machen die das mit dem Himmel? Du hast nie Fotos von ihm mitgebracht. Warum eigentlich? Machen die das? Der Himmel. Damit fing es an. Mittlerweile kommt es auf dem gesamten Kontinent zu massiven Überschwemmungen. Krater entstehen. Ganze Landstriche sacken in sich zusammen. Wir können uns das nicht länger bieten lassen. Die Bevölkerung ist aufgerufen, dabei zu helfen. Wir haben alles vergessen. Wir drängen sie zurück. Wir singen ihre Lieder. Wir haben alles vergessen. Wir drängen sie zurück. Wir singen ihre Lieder. Wir haben alles vergessen. Ivan, hörst du das? Wir drängen sie zurück. Hörst du das? Was denn? Das ist mein Lied. Wir singen ihre Lieder. Ich muss raus. Weißt du, wo die Straße ist, die vor 2 Tagen noch hier war? Was für eine Frage. Wo sind wir? Weißt du, wo die 52. Straße ist, die vor 2 Tagen noch hier war? Welche Straße? Hey, bleib stehen! Warte! Wo ist die 52. Straße? Weißt du, wo die Straße ist, die vor 2 Tagen noch hier war? Welche Straße? Hier war doch vor 2 Tagen noch eine Straße. Ich habe hier nie eine Straße gesehen. Wir wohnen hier seit Jahren. Da war immer schon dieser Park. Aber... Da war immer schon dieser Park. Aber seit wann? Hey, was ist los mit dir? Hä? Willst du mich nicht verstehen? Da war immer schon dieser Park. Ah, lass mich in Ruhe. Ach, frag nicht so viel. Aber du, seit wann bist du da? Hä? Seit wann siehst du so aus? Siehst du denn immer schon so aus? Seit wann sieht die so aus? Schau, der Kiefer. Fass mich nicht an! Fass mir nicht ins Gesicht! So etwas noch nie gesehen. Und dein Kiefer, diese Kante hier. Komm rein, schnell! Sie sind weg. Was ist nur los da draußen? Was ist mit denen da draußen los? Ich erkenne die wenigsten wieder. Sie haben schon so viele ausgetauscht. Geh nicht mehr hinaus. Ich bitte dich. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ach ja? Und gerade eben? Du kannst nicht mehr raus. Die wollen dir was antun. Sie haben vorhin in den Wetternachrichten dein Gesicht gezeigt. Sie haben dein Gesicht im Fernsehen gezeigt. Während der Wetternachrichten wurde es ein paar Mal eingeblendet. Welches Gesicht? Was haben Sie gesagt? Kommentarlos. Einfach nur ein paar Mal dein Gesicht eingeblendet. Und unsere Adresse. Die wissen, wo wir sind. Ivan, aber warum? Ich weiß es nicht, Ida. Wegen dir bin ich da. Damals warst du einfach weg. Ida. Es tut mir so unendlich leid. Wärst du geblieben? Wärst du nur geblieben? Du würdest jetzt vielleicht so aussehen wie ich. Dein Gesicht wäre jetzt ein anderes. Auch dir hätten sie Teile davon einfach herausgebrochen. Der erste Schlag, Ivan. Erst haben sie meine Nase gebrochen. Dann haben sie am linken Ohr zu schneiden begonnen. Ein anderer. Ja. Es waren drei, ich erinnere mich genau. Ein anderer hat derweil begonnen, ein paar Zähne herauszubrechen. Sie haben gesungen dabei. Den Kiefer gebrochen. Seither fällt es in sich zusammen. Immer wieder brechen Teile weg. Heute Morgen. Hast du das überhaupt bemerkt? Hier. Hier im Kinn. Hier ist wieder was weggebrochen. Natürlich habe ich es bemerkt. Du siehst meistens an mir vorbei. Tue ich nicht. Wo sind meine Augen? Wie viele habe ich noch? Welche Farbe, sag? Ida, ich... Sag mir einfach nur die Farbe. Sie sind blau. Sie waren immer schon blau. Ein sehr, sehr schönes Blau, Ida. Wärst du nur geblieben? Die warten nur darauf, sich auf uns zu stürzen. Aber der Himmel... Wir wüssten gar nicht mehr, wohin, welche Richtung. Der Himmel ist heute ganz blau. Fast so wie früher. Der Himmel. Mach dir was vor. Will dich vor die Tür locken. Wir müssen hier weg. Vergiss es! Ivan, Sie sagen, ich sei kein Mensch. Ivan! Ich gehe hinaus. Und es wird ein Ende haben. Ida! Ich gehe hinaus. Und ich bin sicher, es wird dann ein Ende haben. Die Wetternachrichten heute. Aber warum? Die werden dich töten wollen. Ich weiß. Aber... Es macht mir nichts aus. Wie, es macht dir nichts aus? Es gibt keinen Rest. Der erste Schlag. Danach war es unwiederbringlich vorbei. Es gibt keinen Rest. Gibt es doch, gibt es doch. Schau, ich bin da, mit dir. Ivan, du tust mir weh. Ich helfe dir suchen, solange du willst, Ida. Ida, was ist los mit dir? Warum jetzt? Die da draußen, die gehen wieder weg. Ich bin sicher, die gehen wieder weg. Wir haben noch Zeit, wir suchen weiter. Ida! Du tust mir weh. Du tust mir weh. Ich werde nicht mehr zurückfinden. Heute zeigt sich die Sonne kaum. Es bleibt aber weitgehend trocken. Starker Wind kommt aus Süd-Südost, Nord. Und zu Mittag, um 12 Uhr, wird sie sich uns zeigen. Ida wird aus ihrem Haus treten, uns ihr Gesicht zeigen. Leichter Wind bei Temperaturen von plus 49 Grad. Der Himmel blau. Ida. Ida. Ida. Ida, ich komme mit. Ich gehe mit dir hinaus. Ich könnte an deiner Seite bleiben. Du hast keine Ahnung. Draußen unter freiem Himmel. Manifest 49 von Falkner. Mit Ida, Birte Schnöink. Ivan, Christian Löber. Radiosprecherin, Heike Trinker. sowie Caroline Schreiber, Claudia Mischke, Glenn Golz, Anna Kubin, Jonas Minte und dem Mitarbeiterchor des WDR unter der Leitung von Maximilian Stössel. Technische Realisation Matthias Fischenich und Barbara Göbel, Musik Andreas Bick, Regieassistenz Luise Weigert, Regie Hanna Georgi. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2015. Dramaturgie Isabel Platthaus.